Ich bin bereit. Okay, darf ich die Uhr sehen? Könnte ich? Leider. Ich Oh. kann einfach getrennt Ah. eingestellt Ah. und am Ende kann ich Ihnen sagen, Okay, wie dann lange mache dauert. ich meine. Okay. Guten Tag, mein Name ist Ipek. Ich bin hier als Assistentin tätig und würde gerne mit Ihnen ein Aufnahmegespräch führen. Wie heißen Sie bitte? Morgen, Frau Doktor. Ich heiße Martina Stemmer. Martina Stemmer. Stemmer. Ja, mein Martina buchstabiert sich M-A-R-T-I wie Ida, N und am Ende A wie Anton. Und Stemmer buchstabiert sich S-T-E wie Emil, Doppel-M wie Martha, E wie Emil und am Ende R wie Richard. Vielen Dank für die Buchstabierung. Wie alt sind Sie, Frau Stemmer? Ich bin 60 Jahre alt. Wann sind Sie genau geboren? Ja, am 23. so 2. 1965. Wie groß sind Sie? Ich bin 1,65 Meter groß. Okay, wie viel wiegen Sie? Wiege 65,7 Kilo. Okay, vielen Dank für die Informationen. Frau Stemmer, was führt Sie heute zu uns? Ja, Frau Doktor, ich habe seit heute Morgen so komische Schmerzen in der Brust. Ja, vor einer Stunde, ja, nach dem Feierabend bin ich hier gekommen. Okay, ich verstehe. Was bedeutet sie mit komische Schmerzen? Wie Gefühl oder haben Sie während Ja. gleichzeitig Herzrasen, Ja, es ist so ein. Brustschmerzen? Ja, wie gesagt, das ist ja Brustschmerzen und ja, es ist so ein Druck, Frau Doktor, Druck hier hinter dem Brustbein. Vor einer Stunde haben Sie diese Schmerzen. Nein. Verstehe ich richtig? Eine Stunde vor Feierabend. Ah, Feierabend. Okay. Ja, und Vor ungefähr seit 3 Stunden. Abend. Okay. Ah, okay. Ungefähr Stunden. seit 3 Stunden. Okay. Ja, vielleicht. Diese Schmerzen verstehe ich ganz plötzlich Ja, aufgetreten, genau. richtig? Plötzlich während der Arbeit aufgetreten sind, ja. Okay, kennen Sie diese Schmerzen? Hatten Sie früher ähnliche Beschwerden, ähnliche Schmerzen? Ja, in der Vergangenheit hatte ich aber leichter. Vielleicht vor 4 Wochen hatte ich solche Oh, okay. Schmerzen. Vor 4 Wochen. Ja, und ja, das war aber leichter. Leichter. Was bedeutet leichter? Zum Beispiel denken wir diese Schmerzen auf einer Skala von 1 bis 10. 1 ganz leichte Schmerzen, 10 am stärksten Schmerzen sind. Wie schätzen Sie diese Schmerzen ein? Ja. Jetzt ist es ein bisschen besser, aber am Anfang, während der Arbeit, konnte ich sagen, 5, ja, 5 von 10. Aber jetzt ist es ein bisschen leichter als vorherige Schmerzen. Ich würde jetzige Schmerzen 3 sagen. Ah, okay. Drei. Okay. 3 geben, Vor ja. 4 Wochen, wie können Ja, Sie... vor 4 Wochen leichter 1 und wenn ich schnell bewege oder wenn ich mich schnell bewege oder etwas in Belastung oder bei Belastung hatte ich vorherige leichte Schmerzen, aber heute es gab keine Belastung oder kein Stress, es gab kein ungewöhnliches Ist, ist, sind ja. diese Schmerzen, ich meine heute, immer dauerhaft da oder manchmal gehen sie wieder weg. Dauerhaft, Herr Frau Doktor. Ja. Dauerhaft. Aber früher, meine ich vor 4 Wochen, wenn so Rüche seid, die Schmerzen sind selbst Ja, verschwunden. selbst gegangen, ja, aber heute nicht. Heute dauerhaft da. Nein. Okay. Könnten Sie bitte diese Schmerzcharakter beschreiben? Sie haben gesagt, drückend und anders brennende Ha. Gefühl auch oder dumpfe Evet, Schmerzen. ich kann auch dumpf hinzufügen, ja, auch Drückend. dumpf. Drückend und dumpf. Okay. Strahlen diese Schmerzen irgendwohin aus? Ja, Frau Zum Doktor. Beispiel in die Schulter, ins Hals oder? Ja, in dem ich spüre Rücken vielleicht zwischen mein Schulter. Ah, zwischen. Okay. Ja. Okay. Haben Sie bemerkt, gibt es bestimmte Auslöser für diese Schmerzen? Zum Beispiel bei Belastung etwas schwer aufhoben, tragen. Nein, Frau Doktor, in der Regel habe ich viel Stress bei der Arbeit. Ich bin Taxifahrerin, aber während des Anfangs dieser Schmerzen hatte ich Stress. Ich sitze in meinem Auto, aber ich habe in mein Auto einfach gesessen und ich habe auf die Kunden, auf die Fahrgäste gewartet. Ja, währenddessen hatte ich diese Schmerzen. Es gab kein Besonderes, Okay. kein E, Stress. haben Sie Übelkeit gleichzeitig diese Schmerzen oder Erbrechen? Ja, Frau Doktor, ich habe mir war übel, ja, Okay. mir war übel und ich habe einmal erbrochen. Okay. Einmal erbrochen. Frau Stemmer, ich möchte Ihnen nicht unberuhigen, aber ich würde gerne jetzt diese Aufnahmegespräch unterbrechen, ein EKG durchführen, ein Blut abnehmen, um die Herzkrankheit auszuschließen. Haben Sie irgendwelche Medikamente, Allergien? Nein, nur ich bin allergisch nur gegen Nickel. Okay, vielen Dank. Vielen Dank. Ja, Frau Das Doktor, danke. Ich habe Angst davor, weil mein Bruder vor einem Jahr an Herzinfarkt erlitten hat und deswegen wurde bei ihm Bypass durchgeführt. Ja. Ja, wie alt war er während Krankheit? Herz Ja, ihn. er war 55 Okay, das ist gut. Jahre alt damals, ja. Bypass ist mit gut gelaufen. Ja, Gott sei Dank, Gut, ja, war okay. alles in Ordnung. Ordnung. Okay, machen Sie sich keine Sorge. Mit diesen Untersuchungen können wir beurteilen. Und jetzt, Sie sind ins Krankenhaus, wir sind da. Können wir unser Gespräch weitermachen? Okay. Wie Okay. sah Ihr Erbrochen? Ja, morgen habe ich oder während der Arbeit als Frühstück habe ich ein Käsebrötchen gegessen. Es gab Essensreste. ja Käseessenreste, ja. Essensreste. Fühlen Sie sich fiebrig? Oder beim Kaltschweiß haben Ja, Sie oder genau. Nachtschweiß? Ja, ich hatte auch Kaltschweiß. Kaltschweißigkeit, ja. Während dieser Schmerzen, ja? Am Anfang und die stärksten Phasen dieser Schmerzen hatte ich auch Kaltschweißigkeit. Haben Sie auch Nachtschweiß oder Nein. anders Nein. bemerkt? Ja, und ich fühle mich sehr müde, Frau Doktor. Ah, Ja, natürlich. jetzt, ja, ich bin ganz kau. Okay. Ja. Ja, ich bin für Sie da. Wir machen alle Schritt für Schritt. Okay. Danke. Ihre Angst ist nachvollziehbar. Okay. Haben Sie auch Wasserlassenprobleme, Stuhlgangprobleme? Nein, Doktor, ich habe kein Problem. Ich vermute Sie nicht. Weder mit dem Stuhlgang noch beim Wasserlassen. Okay. Wie ist Ihr Appetit? Jetzt nicht, aber in der Regel habe ich keine Appetitprobleme. Probleme mit Appetit. Gut. Wie ist Ihr Gewichtsveränderungen? Haben Sie in letzter Zeit Gewicht ab oder zugenommen? Nein, das habe ich nicht bemerkt, Frau Doktor. Okay. Ich vermute, Sie schlafen nicht so gut. Ja, Wegen dieser genau. Schmerzen oder bei Sie der haben Stress. ganz richtig Seit wann haben Sie vermutet. Schlafstörungen? Mindestens ja, seit Jahren, vielleicht seit 5 Jahren leide ich darunter. Okay. Dagegen nehmen Sie etwas ein Medikamente Ja, oder haben Sie ich irgendwelche nehme. Arzt besucht? Nein, deswegen war ich nichts niemals beim Arzt, aber dagegen nehme ich Baldrian bei Ist es Bedarf hilfreich? ein. Ist Ja, es hilfreich? teilweise. Okay, verstehe. Okay. Und ich möchte wissen, ob über Ihre Vorerkrankungen etwas. Ich brauche einmal einige Informationen. Bevor dies, möchten Sie mir etwas hinzufügen über Ihre jetzige Beschwerden? Ich weiß nicht, was ich sagen soll, aber ja, wie gesagt, ich habe diese Probleme. Ja, das jetzige größte Problem für mich vielleicht wichtiger als diese Schmerzen, Angst. Ich habe Angst vor Tod, vor dem Tod. Ja, das macht mich sehr beunruhigt. Ja, ich verstehe und ich bin hier für Sie. Okay. Ihre Angst ist ganz verständlich. Das ist ganz normal mit Brustschmerzen. Diese Angst kann man haben. Aber ich werde wir werden unser Bestes für Sie tun. Okay. Vielen Dank. Versuchen Sie bitte ruhig zu sein. Das ist ganz wichtig. Ja, vielen Okay. Dank. Ja, Und das macht mir ja, echt Angst. ich habe Ihnen ein Ruhemittel verabschieden. Okay. Es funktioniert ungefähr 5 Minuten oder so. Okay. Sie sind erst die Ärztin des Jahres. Okay. Sie wissen besser. Okay. Leiden Sie unter chronischen Erkrankungen? Ich meine Bluthochdruck, Blutzucker, erhöhte Lipidwerte. Solche Probleme habe ich nicht, aber ich habe Varizin, Frau Doktor. Ja. Seit wann? Deswegen wurde bei mir einmal Operation durchgeführt, eine Entfernungsoperation, aber seit 5 Jahren und ich habe Raucherhusten. Oh, Ja, okay. und ich habe Probleme mit meiner Kniegelenk. Und ich denke, das ist eine Kniegelenksarthrose. Darüber habe ich im Internet gelesen, ja. Okay, Ihre Arthrose schon operiert worden, oder? Nein. Okay. Ja, diese Diagnose hat ich festgestellt. Haben Sie irgendwelche andere Vorerkrankungen, von denen ich wissen sollte? Nein, Oder nein. nehmen Sie andere Medikamente außerdem bei Baldrian ein? Ja, manchmal nehme ich Ibuprofen Wie viel Milligramm? für meine Kni gelenkschmerzen. Okay. Wie viel Um Milligramm? 400 Milligramm. Okay. Okay, danke schön. Und noch? Haben Sie, nehmen Sie andere Nein, Medikamente? nur diese beiden, Baldrian und Ibuprofen. Okay. Ich würde wissen, andere Voroperationen hatten Sie, außer dem Varizen-Operation? Nein, nur diese Operation, die Varizen oder Krampfaderentfernung. Sie hatten gesagt, Nickelallergien haben Sie. Ja, Wie richtig. reagiert Ja, es aus? mit Juckreis, Frau Doktor. Ja, starke Juckreis und Okay. Rötungen, Haben Sie Unverträglichkeiten? Nee, nee. Ja. Glukos, Laktos, Ich okay. kann alle Lebensmittel vertragen und alle Lebensstress erdulden. Ja, kein Problem. Wie viel Zigarette rauchen Sie täglich? Ja, du. Sie haben Worauf? Raucherhusten, Ja, ja? ja. Trotzdem konnte ich nicht schaffen, damit aufzuhören. Aber ja, Früher haben leider, Sie versucht ja, aufzuhören? viermal habe ich versucht, aber wie gesagt, Viermal, das ist ganz gut. viel mehrmals, Entschuldigung, Mehrmal. mehrmals, mehrmals, Ganz gute versucht. ja, mehr als viermals, ja. Oh, gut. Ja, seitdem ich 16 Jahre alt war, ja, Rauchen Sie rauche ich, ja. ungefähr täglich wie viel? Ja, ein Schachtel. Eine Schachtel, ja. Okay, ein Schachtel. Ein Schachtel. Sprechen wir darüber nach dem Aufnahmegespräch. Vielleicht das ist eine neue Chance für Sie, um die Rauchen aufzuhören. Okay, trinken Sie Alkohol? Ja, gelegentlich trinke ich Alkohol. Ein Glas Altbier vielleicht. Wochenende oder ja, Samstagabend. Okay, nehmen Sie Drogen? Nein, warum fragen Sie darüber? Das ist ganz wichtig zu wissen. Drogen hat Nebenwirkungen für die Gesundheit, ja? Ja, Deswegen wollte ich. nicht nur für Gesundheit, auch für ganze Gesellschaft. Ich bin Ja, Taxifahrerin ja, und ja. ich beobachte jeden Tag viele schlechte Szenen. Mhm. Ja, Drogen sind ein großes Problem, besonders für die Jungen. Ja, heutzutage, ja, Sie Heutzutage. haben recht. Und Sie sind Taxifahrerin. Wohnen Sie allein oder wohnen Sie mit Ihrer Familie? Ja, ich wohne mit meiner Tochter und mit meinem Enkelkind. Wir haben Okay, ja. das ist Meine gut. Tochter Sie ist sind eine Familie. aber nicht eine richtige, echte Familie. Oh. Meine Tochter ist alleinerziehend. Leider. Und wir haben viel Stress. Ich Bei bin der geschieden. Familie. Ja, ich bin geschieden und alle Aufgaben bin ich bin verantwortlich für alle bei Okay. der Arbeit, zu Hause oder im ganzen Leben. Ja, das ist schwer. Leiden Ihre Mutter oder Vater irgendwelche chronischen Krankheit Ja, oder genau. leidet? Ja, leider ist meine Mutter an Schlaganfall oder Hirnblutung verstorben vor 30 Jahren. Ja, und mein Vater leidet an Demenz, Frau Doktor. Und ja, sitzt im Rollstuhl, wohnt im Altenheim. Okay. Und ja, bitteschön. Ihre Mutter ist gestorben, Entschuldigung. Oder Ja, Ihre meine Mutter Mutter ist vor 30 verstorben Jahren. vor 30 Jahren. Okay. Und, aber ich kann mich nicht um meinen Vater kümmern. Das ist auch Stress für mich. Okay. Stress Okay. kommt. Verstehe. Frau Stemmer, jetzt ich bin fertig mit meinen Fragen. Vielen, vielen Dank für Ihr Aufenthalt. Offenheit und ihre Geduld. Ihre Offenheit und Geduld. Es handelt sich, ich meine, ihre Beschwerden, Sprechen über durch Blutung des Herzens. Sie sollen ins Krankenhaus, Intensivstation bleiben und ich werde mit meinem Oberarzt. Warum warum soll ich Ich dort würde bleiben? gerne sie engmeşik engmeşik beurteilen und Überwachen. überwachen und bestimmte Behandlung planen und ich habe auch kardiologisches Konsil anfordern. Sie kommt gleich und ihren Herz beurteilen. Okay, natürlich. Soll ich operiert werden? Das ist ganz früh zu etwas sagen. Zuerst soll Kardiyologen sie überprüfen. Okay, vielen Dank. Vielen Dank Okay. für Ihre Bildung, Frau Doktor. Ich Danke. komme gleich. Okay, danke. Danke sehr. Vielen Bis Dank. dann. Ciao. Tschüss. Nee, tschüss. Bis gleich. Tschüss. Ja. İbrahim Mahallere Hocam, geldik ya Rabbim. möchtest du einen Anruf machen? Kling Guten Tag, İpek am Apparat. kling. Hemula von aus dem Labor. Es gibt eine Laborwerte von Kalium, das ist 6,78 Millimol pro Liter. Der Patientname ist Frau Hagenbauch. Frau Hagenbauch. Hagenbauch. Okay. Kaliumwerte könnten Sie bitte buchstabieren? 6, ay nochmal sagen. Wiederholen, Entschuldigung. 6,78. 7, 8. Okay. Vielen Dank. Frau Hagenbauch oder Bauch. Bach? Bauch. Bauch. Okay. Vielen Dank. Hagenbauch. Okay. Vielen Dank, Herr Müller. Schönen Tag. Tschüss. Tschüss. Okay. Guten Tag, Frau İpek, oder? İpek. Dein Nachname ist İpek? Ja. Richtig. Ich nutze meinen Nachname. Vorname ist anders. Okay. Vorname ist schwer ein bisschen, deswegen İpek ist einfacher. Okay. Können Sie sich kurz Muhterem hocam. vorstellen? Gerne. Ich bin. Ich komme aus der Türkei und ja. Seit 5 Jahren bin ich in Deutschland. Ich arbeitete in der Türkei als Hausärztin. Ich würde gerne in Deutschland auch in der Praxis als Ärztin arbeiten. Ich bin verheiratet und ich habe 2 Söhne. In Deutschland habe ich Deutschkurs besucht und letzte Mal Fachsprachkurs besucht. Ich habe ungefähr 6 Monate Hospitation gemacht. Damals Sechs Monate. ja, aber in der In Woche. welchen Fachrichtungen haben Sie eine Hospitation gemacht? Ich habe beim Hausarzt Hospitation gemacht. Aber sechs Monaten, nur 2 Tagen, 8 Stunden. Das heißt, Insgesamt. insgesamt, Insgesamt 8 Stunden pro Woche insgesamt sind acht sie Stunden. zum Hospitation gegangen. Ja, früher da gab es zwei Hausarzt. Leider Herr Boss, akzeptiert hat meine Bewerbung akzeptiert. Leider ist er anderthalb Monaten später verstorben. Deswegen ich arbeite mit ich arbeitete mit dem Kardiologen. Natürlich, er war immer beschäftigt und ich kann nur wie observieren etwas. Ich kann etwas nur beobachten, nicht ja. Okay. Habe nur beobachtet. Okay. Nur beobachtet, ja. Nicht zu Wann viel kann ich. haben Sie Ihr Medizinstudium abgeschlossen? 2004. Sind Sie Fachärztin in der Türkei? Ja, ich habe, ich bin, ich habe meine Abschluss in 2015 gemacht. Okay, welche Fachrichtungen haben Sie eine Weiterbildung In gemacht? der Türkei ein bisschen anders wie in Deutschland. Ich habe nach dem Studieren 6 Monaten, 5 Monaten Innere Medizin. Ich habe Weiterbildung. Ich hatte Weiterbildung, zum Beispiel 6 Monate Innere Medizin, 4 Monate Frauenärztin, 5 Monate Pädiatrie und 2 Monate Kardiologen. Dann bekomme ich Hausarzt. Fachmedizin. Okay. In der Türkei das ist ein Aber bisschen anders. Wie kann ich hier erklären? Hier. du musst nicht erklären. Du solltest nicht erklären. Du kannst einfach sagen, ich habe die Weiterbildung für Medizin. Allgemeinmedizin gemacht. Das ist Okay. reicht. Ja. Okay. Dann Sie können nicht Weiterbildung. vielleicht Sie könnten nicht gut verstehen. Sie können könnten verstehen, dass du 5 Monate lang Innere Medizin, 6 Monate lang Frauenarzt, Sie können denken, jede Weiterbildung sind getrennt. Ja. Ja. Einfach Das ist. Allgemeinmedizin. In Allgemeinmedizin habe ich eine Weiterbildung gemacht. Okay. Ja. Und jetzt bin ich hier. Jetzt bin ich hier. Ich möchte gerne in Deutschland arbeiten. Zuerst weiß ich nicht, vielleicht innere Medizin oder so. Aber ich möchte gerne direkt im Arbeitsumfeld fangen. Ja. Anfangen. Anfangen. Okay, was haben Sie heute für uns? Heute habe ich eine Frau, Martina Stämmer, aufgenommen. Aber bevor möchte ich, soll ich Ihnen eine Anmerkung geben. Ich habe gerade einen Anruf aus dem Labor bekommen. Frau Hagenbauch hat von Kaliumwert Frau Hagenbach hat einen Kaliumwert von 7,6,6 es ist erhöhte, es spricht Was ist Einheit? Millimol pro Liter. Es spricht erhöhte Kalium, Hyperkalämie. Hyperkalämie. Was ist die häufigste Ursache für Hyperkalämie? Hyperkalämie. Häufigste Ursache Hyperkalämie. Ja, Entschuldigung. Hyperkalämie. Vielleicht auch die Uretika und wie Behandlung. Ach, wo ist mein? Ja, ich bin Ich ja. möchte nur, hören, was Sie wissen. Das Was ist. Sie wissen? Hyperkalämie soll ich ein bisschen überlegen, aber das geht nicht. Diese Antwort geht nicht. Muss ich auswendig sagen. Hyperkalämie wegen die Ursache vielleicht Diuretika, ich habe gesagt, und vielleicht Welche Diuretika kann Hyperkalämie verursachen? Hyperkalämie, nein, nicht Aldosteron. Vielleicht Lupusdiuretika kann sein. Kaliumsperrende Diuretika. Kaliumsperrende Diuretika. Ja. Spironolakton. Ja, Amyloid. sodium tetraoxide. Okay. Okay. Und welche Symptome erwarten Sie bei Hyperkalämie? Okay. Ich muss das. Bei Hyperkalämie warte ich Kammafilliman. Erwarte ich Kammafilliman. Und noch anders. Ne. Es sagt Nierenentzündung. Okay. Ja. Lähmungen und Paralytik Muskelschwäche, Diöre, Parästhesien, Kolik. Herzrhythmusstörungen wie Kammafilliman. Ja. Okay. Wie können Sie die Hyperkalämie behandeln? Ich würde gerne Kalziumgluconat intravenös verabreichen oder angeben. Warum verabreichen Sie eine Kaliumgluconat? Kalziumgluconat? Beim schweren Fällen würde ich, ist das schweren Fällen, ja. Was ist Ihr Ziel? Mein Ziel ist Verbindung die Hyperkalämie mit Kalium. Ja, weiß ich nicht. Calciumgluconat verabreichen wir zum Protection des Herzens. Okay. Für Herzsymptom, ja. Und durch Insulin und Glukos in die Zellen zu verschieben. Kalium in die Zellen zu verschieben oder Beta-Sympathomimetik kann man kann ich als Therapie Durchführen. Okay, was haben Sie noch heute? Ja, Ah. erstmal. Okay. Ja, ich habe Martina Stemmer aufgenommen. Sie ist 60 Jahre alt, geboren am 23.20.65. Sie ist 1,65 Meter und wiegt 65,2 Kilo. Sie kam zu uns heute wegen seit 3 Stunden plötzlich aufgetretener Brustschmerzen. Die Charakterin des Schmerzens Schmerzen sind. die Schmerzen sind drückend und dumpf. Die Schmerzen strahlen in den Skapula. Und die Schmerzintensität am Anfang 5 Intensität lag am Anfang 5 von 10, bei 5 von 10 auf eine NRS, aber jetzt liegt bei 3 von 10 auf der NRS. Diese Schmerzen dauerhaft da und sie berichtet über ähnliche Beschwerden vor 4 Wochen. Das war leichter und bei Belastung abhängige Schmerzen. Begleitend Symptom sind Übelkeit, einmal erbrechen heute Morgen. Das war nur Essensreste, Kaltschweiß und Müdigkeit. Asthenie kann ich sagen, vielleicht. Sie berichtet auch Schlafstörungen wegen der Stress. Sie erwähnt sie erwähnt, dass sie ins Privatleben und ins Arbeitsumfeld schwierige Stress hat haben haben und hat. Sie ist an vor Erkrankungen leidet sie an chronische Bronchitis. Dagegen nimmt sie kein Medikament und auch Varizin dagegen hat sie einmal Operation durchgeführt. Würde bei sie einmal Operation durchgeführt seit 5 Jahren. Würde bei ihr eine Operation durchgeführt. Würde bei ihr eine Operation durchgeführt und sie leidet unter auch Kniegelenken Arthrose oder vielleicht leidet an Kniegelenk Arthrose, das heißt Coxarthrose, Gonarthros. Gonarthros, Entschuldigung. Aber rechte Bein, welche Bein habe ich nicht vergessen, das auch. Als Ist relevanten nicht wichtig. Das ist nicht wichtig und du sagst nicht. nur relevanten, ja. Als relevanten, sie entspricht über 8 Jahren, 8 Package Years oder Packung Years. Sie raucht seit 8 Jahren Nein, täglich ein Entschuldigung. Nein, nein, Packier. nein. Ein Sorry, Packung. ich habe falsch gerechnet dort. Ich habe gehört, sie raucht seit Seit sie mit 16. ja, Lebensjahr war. Sie haben recht. Ich stand dort. Sie ist raucht 20 Zigaretten seit 44 Jahren. Das heißt, sie entspricht 22 Packungsjahres. 44 Packiers. 44 Packiers. Ja, nicht halb. Okay. 44 Packiers. Und trinkt Alkohol, ein Glas Wein am Wochenende, Drogenkonsum verdient. Sie ist Taxifahrerin, deswegen hat sie Stress im Leben. Und ich habe gesagt, ja. Und in Familienanamnese, sie hat berichtet, dass ihr Bruder Bypass-Operation durchgeführt würden und ihre Vater auch Demenz. Demans oder leidet an Demans. Frau Stemmers Beschwerden passen zu akutes Koronare-Syndrom. Dafür sprechen, sie hat Belastung. Passen so akuten Koroner-Syndrom. Dativ. Akutes Koronare-Syndrom. Akutum Koroner-Syndrom, oder? Akut. Das Syndrom ist das Syndrom und Akutes. du machst Dativ Dativ. akutum Akutum. Koroner-Syndrom. Oh, ja, richtig. Passen zu akutum Koronarsyndrom. Das spricht dafür, seit 3 Stunden anfange Brustschmerzen, Strahlen in den zwischen in den Skapula aus. Und Stress, Kaltschweißigkeit, Übelkeit, einmal Erbrechen, Müdigkeit, Asthenie und Stressbelastung in ihr Leben und natürlich Nikotinkonsum und auch Familienbelastung. Ich würde gerne diese Patienten Differentialdiagnosen kommen, auch kommen auch. Welche Fragen haben Sie während der Anamnesegespräch gestellt, um ein paar Differentialdiagnosen auszuschließen? Oh, ja, ich habe leider nur Kopflichtdenken, in dem Kopf denken. Ich würde gerne während Untersuchung durchgeführt, warum das ist ja dringende Situation. Deswegen habe ich nicht gestellt. Ja, aber Sie haben recht. Ich sollte besonders Lungenembolie oder Herzinsuffizienz oder soll ich ein paar Fragen stellen? Ja. Okay. Sollte ich, ja. Ja, an Differentialdiagnose. Ja. Ich würde gerne dieses Aber welche Frau Differentialdiagnose Stimmen. möchten Sie als Differentialdiagnose nennen? Lungenembolie und Herzinsuffizienz. Nein, GERD, gastroösophageal Reflux-Krankheit. Aber ja, Und Lungenembolie. das und Lungenembolie. Okay. Vielleicht Aortdissektion, auch kann sein, Aortdissektion. Ich empfehle Ihnen, nur zwei Differentialdiagnosen zu nennen. Das ist einfacher. Ja. Und Gerd und Klingenembolie sind sehr gut. Okay. Ich würde gerne diese Patienten intensivstationär Aufnahme und habe ich diese ich habe und ich habe Ich würde die Patienten intensivstationär aufnehmen. aufnehmen. Ja. Wenn Sie Ich es intensivstationär Aufnahme sagen, sollen Sie noch ein Verb sagen. Ja. Ich würde gerne diese Patient intensiv stationär aufnehmen. Habe ich untergebracht und ein Zugang anlegen, habe ich einen Zugang angelegt. Ein Antiemetika verabreicht. Aspirin IV 300 Milligramm verabreicht. Ich habe direkt kardiologisches Konsil angefordert. Sollte und bu ich habe Blut abgenommen. Bei der Blut würde ich gerne Entzündung Blutbild, Entzündungsparameter, Herzmuskelenzymen, D-Dimer, Leben- und Nierenwerte bestimmen lassen. Und natürlich habe ich EKG geschriebt, EKG Geschrieben. geschrieben, EKG geschrieben und sollte sich meine Diagnose feststellen, würde ich gerne würde ich gerne nach der Befunde, die Ergebnis, würde ich gerne auch, nein, Entschuldigung, nach der Befunde wäre koroner Angiografie erforderlich sein. Okay. Aber ich empfehle Ihnen zur weiteren Abklärung werde ich die Patientin körperliche Untersuchung vornehmen. Ich habe schon die Vitalparameter überprüft, EKG geschrieben und etwas Blut abnehmen. Ich habe auf einen Antiemetika, Aspirin oder Schmerzmittel verabreicht. Danach, jetzt werde ich auch eine Echokardiographie durchführen und ich werde einen Konsil in der Abteilung für Kardiologie anfordern. Das ist eine Structure, körperliche Untersuchung und was Sie gemacht haben, alle haben Sie erwähnt. Danach sollen Sie auf Kardiologie anfordern und Echo, ja, soll ich sagen. durchgeführt werden. Danach sollte sich Ihre Verdachtdiagnose bestätigen, dann sollen Sie die Patienten intensivstationär aufnehmen. Ja. Oder sollte die Patienten intensivstationär aufgenommen werden? Ich glaube, nach Sie das Ergebnis der Patienten gesehen haben, Können Sie die Patienten in Intensivstationen aufnehmen? Nicht Mhm. sofort. Mhm. Und dann können Sie andere Therapieoptionen erklären. Ja, sollte die Patientin intensivstationär aufgenommen, vielleicht können Sie sagen, Sauerstoffgabe und Heparin. Nach der Ergebnisse kann eine koronare Angiografie erforderlich sein. Sie haben alle gesagt, aber brauchen Sie letztes Weiteil, so weiteren Abklärung, weitere Prozesse und Therapie, brauchen Sie ein bisschen Struktur. Ja. Normalerweise haben Sie alle gesagt. Aber wenn Sie in einem Struktur erwähnt, Das ist wichtig, kann ganz wichtig. der Prüfer oder die Prüfer besser verstehen. Natürlich, das ist deutlich, ja. Ja, ich habe ein paar Empfehlungen. Danke. Öncelikle şunu söyleyeyim, pek abla harika yaptın. Tebrik ediyorum seni. Ben de bir Gerçekten. rahatladım vallahi. Müthiş, Hani çok müthiş büyütüyorum geliştirmişsin gözümde. kendini. Ama Müthiş teşekkür geliştirmişsin. ediyorum sabrınız için. Deniyorum ya. Hayır, hayır, ne sabrı, harika yaptın. Kendini müthiş geliştirmişsin. Çok rahattın. Çok böyle hastaya hakim. Yani gerçekten böyle çok insana güven veren bir havan vardı yani doktor olarak. Gerçekten tebrik ediyorum. Çok çok hoşuma gitti. Yani eline emeğine sağlık. Hem anamnez geçibrafın çok hoşuma gitti. Konuşman çok düzgün, çok açık, deutlich. Hastayı çok iyi dinliyorsun, çok iyi anlıyorsun ve onunla koopere bir şekilde sorulara devam ediyorsun. Hani ezbere bir modun yok hiç kesinlikle. Sunumun da gayet güzeldi. Sunumun genel olarak yapılandırılmıştı. Sadece son kısımda küçük bir yapıya ihtiyacım var. Yoksa orada da her şeyi söyledin. O da gayet güzeldi. Hiçbir sıkıntı yoktu. Ben sadece böyle küçük küçük birkaç öneri. Normalde ben bunları hiç dikkat etmiyorum. Kendim yaparken. Çünkü bunlar hep olabilecek şeyler ve bunları kabul edilebilir, sınavda da kabul edilebilir olarak düşünüyorum. Ama işte özellikle siz dikkat ettiğiniz için hani dikkat ettim size söyleyebilmek adına. Birkaç tane böyle gramatikada hata, işte was bedeutet sie dedin, was bedeuten sie, o ağrısını tarif ederken bir şey söylemişti, tam onu hatırlayamıyorum. Hani siz neyi kastediyorsunuz derken was bedeutet sie? Çünkü orada z'yi özne olarak kullandı. Yani hastayı kullanmıştın. Ondan sonra Burada was meinen Sie denil miydi? was Ne demek meinen sie de istedim? denilebilir. Hani Mesela ben tamam. genelde was meinen sie derim bir şey Ya. anlamadıysam. Evet. Sonra dişmersin sind verschwunden dediniz. Ama verschwunden'la sind kullanılmıyor. Dişmersin verschwunden. Ben de bu hatayı çok yapıyorum da. Dişmersin verschwunden. O da dişmersin sind weggegangen olabilir. Ama dişmersin verschwunden oluyor. İşte strahlen dişmersin irgendwohin aus zum Beispiel ins Hals dedin. Inden Hals olacak. Hani ins Oh, Hals değil. Hals değer okay. çünkü. Erkek kardeşi operasyon geçirmiş, bypass geçirmiş. Yaşını sordum. Aa, das ist gut, das ist gut dedin. Ama senin orada das ist gut'u neye dediğini biz anlıyoruz. Risiko faktör değil gibi ona diyorsun ama hasta bunu nereden anlayacak? Neye onun Ya. olur? O yüzden orada das ist gut demek. Bir de onu riziko faktör diye operasyona sundum. O da var. Halbuki riziko faktör olmamış oluyor, değil mi? Adam 60. Yani yaş meselesinden dolayı olmamış oluyor. Vallahi bana çok mantıklı gelmiyor da bir yaş önce bir yaş sonra. Büyük bir hata değil yani bence sunulması. Sorarsa açıklarsın. Ya siz kut Allah'ım ya. Okey. Ne demişim daha? Sonra bak burada Auslöser'i sorarken Schwere Sache dedin. Auslöserlerimiz hastalığa uygun olmalı. Burada mesela direkt şunu sorabilirsin. Hem de pnömotoraksı dışlamış olursun. Haben Sie sich Ambrus verletzt? Ya. Bu pnömotoraksı dışlamış olursun mesela bunu sormakla. Ama haben Sie eine schwere Sache? Hangi hobun çok buna uygun değil. Hani atıyorum lumbalgi oluyor olsa, Halswirbel Zoyle ile Schmerzen olsa falan filan onu sorabilirsin ama bu çok uygun değildi. Sie hatten gesagt dedi. Ama oradaki bağlamda Sie haben gesagt. Yani sadece bir önceki şeyi kullanman gerekiyordu. Ondan sonra ya uyku problemi var. Onunla ilgilendin. İlgilenmen gayet güzeldi. Birkaç soru soruyor oldun. Süreyi de yetiştirdin galiba. Bana göre ben 21 Belki. dakika tutmuştum ama sen tam bitirdiğinde öttü. Belki Yok, ben başlangıçtaki ben konuşma kısmını biraz dahil geç ettim. tuttum. 22 dakika tutmuştum galiba. Ama güzeldi, çok şükür. Hani inşallah onu uygulamaya çalışıyoruz. Ne olursa olsun, hani bitirelim mi uygulamaya çalışıyoruz. Yapar. Uykuyla ilgili biraz üzerinde fazla durdun. Yani ilgilenmen güzel problemi var diye ama bu zamanı yetiştirmek konusunda normalde sıkıntıya sebep olabilir. Yani sadece anladığını göstermek ya das ist nachvollziehbar gibi bir şey. Yani stresten dolayı uykusu var, bu yeterli. Sonra Foyer Krankung'u sorarken çok uzun yoldan sordun. Ne soracaksın diye bekledim yani. Daha kısa bir şekilde sorabilirsin belki. Ya. Ruhige Mittel'dense Beruhige Mittel. Beruhige Mittel hani diyebilirsin. Sonra Aufklärung'da hastaya intensif stasyonları alacağım falan filan demiyorsun. Dememem Daha lazım. sonucun şunun bunun çıkmamış. Hani belki intensif stasyonları almayacağın, hani alsam bile söyleme yani. Hani orada niye hastaya o kadar bilgi veriyorsun? Sadece ne yapacağını söyle. Sonraki tüm bilgiler için zorlayabilecek, işte onu kaygıya sokabilecek her şey için sonuçlar belli olduktan sonra size bilgi vereceğim gibi hani bir şey söylemek önemli. Yani bu normal hayatta da böyle. Daha hastanın bir sürü şeyini beklerken çok felaketini düşünüyor olsak bile bir sonuca göre hareket edeceksek hemen onu hastaya söylememek lazım. Yani hani hastaları biraz alıştırmak lazım. Bazı hastaları 10 dakika içinde alıştırırız. İlk böyle söyleriz. 10 dakika sonra sonucunuz geldi. Şöyle söyleriz. Bazı hastalıkları 1-2 saat içinde. Ama insanoğlu için şok etkisi olmaması adına bence yani öyle. O yüzden orada intensif stasyoner demek yerine Ich werde zuerst körperliche Untersuchungen danach işte zaten şunları yaptım. Siz bir de kardiyolog görecek. Bir de ekokardiyografi yapacağız. Sonra sizin sonucunuz gelince ben işte Oberst'le konuşacağım ve size bilgi vereceğim gibi demek daha şey olur hasta açısından diye düşündüm. Öyle bunları not almışım. Başka bir şey yok. Tamam. Teşekkürler. Abi de annesi babası ölmüş. Ya da annesi Babası da ölmüş mı hangisi? ölmüş? Birisi Baba. ölmüştü yani annesi mi babası mı hatırlamıyorum şimdi. Orada hani reaksiyon normalde gösterirsin ama orada göstermedin. Das tut mir leid diyebilirsin yani. Evet. Vakit kalmadı. Öleni ölmüştür, kalan sağlar bizimdir diye. Evet. Öyle. Eline emeğine sağlık. Gerçekten dediğim gibi gayet güzeldi. Gayet güzel yaptım. Ay, Tebrik iyi ediyorum seni. oldu. Ben bugün Çetin hocama satmayı düşünüyordum ya. Hayır, satamadım da iyi oldu. Bir zincirleri kırmış olduk ya. Yo, çok Zor oluyor gerçekten. güzel yaptınız abi. Hasta olarak da bayağı zufiydim. Sıkıntı. Dinlediniz, yaptık, Çok da konuştuk. yormadın beni. Teşekkür Bu ederim. Güzel çünkü bir de bu ilk bir defa herhalde bu vaka taksi fareren şey bilmiyorum ilk defa sunduk herhalde. Yani diğer o ilk defa Paul. biz bir İbrahim'le çalışmıştık Öyle bunu. mi? Tamam. Sınava giren İbrahim'le. Evet, başka katkısı olan katkılar sadece eksikler konusunda olmayabilir. Nasıl yaptığına dair de olabilir. İnsanların birbirlerini motive edebilmeleri için. Çetin abi güzel bir geri bildirim verdi, sağ olsun. Durch Blutungsstörung des Herzens. Herz dedin ama normalde kalp damarlarının durchblutungsstörungu ya da kalbin de denilebilir de tabii ki. Durchblutungsstörung. Herz gefäßes diyordum ben. Ha, öyle diyeyim. Des Herzens Herz gefäßes. Herz gefäßes. Okey. gefäßes. Aslında Herz Kurs gefäßes de deniliyor da sen yani hepsi denilebilir. Ha, Herzkuss. Oh, doğru. Evet, Herz. o zaman kaydı Dur. durduruyorum.